Angst schwingen. Siehst du das Blut in der Nacht? Jetzt ist es zu spät. Ein neuer Albtraum ist erwacht. Euer Ziel, schrei in der Nacht. Euer Ziel, das Gleich zu euch, dann ist erwacht. Euer Ziel, schrei in der Nacht. Euer Ziel, das Gleich zu euch, dann ist erwacht. Neun und zehn, hässlich und gemein. Euer Ziel, schrei in der Nacht. Euer Ziel, das Gleich zu uns, dann ist erwacht. Euer Ziel, schrei in der Nacht. Euer Ziel, das Gleich zu uns, dann ist erwacht. Uns nichts aus. Wir leben unser Leben und machen das Beste draus. Euer Ziel, frei in der Nacht. Euer Ziel, das Gleich zu uns, alles der Lacht. Euer Ziel, frei in der Nacht. Euer Ziel, das Gleich zu uns, alles der Wacht. Wir saufen gerne Korn, grölen durch die Straße ziehen, heute sind wir gut in Form. Euer Ziel, schrei in der Nacht. Euer Ziel, das Gleich zu uns, dann ist der Wacht. Euer Ziel, schrei in der Nacht. Euer Ziel, das Gleich zu uns, dann ist der Wacht. Wird es immer sein. Wir sind deutsches Guinness und wir sind nicht allein. Euer Ziel, schrei in der Nacht. Euer Ziel, das Gleich zu uns, dann ist der Wacht.